Zum 63. Jahrestag des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg brachte die Zeitung Rodong Shinmun am 27. Juli einen Leitartikel unter der Überschrift »Verhalten wir den Verdiensten des großen Genossen Kim Il-sung um den Sieg im Krieg für immer zu Glanz«.